Sie versuchen mich zu bremsen, aber haben keine Chance. One of one, ich bin ein Unikat. Keine Copycat, ich fahre meine Haltung bis ins Grab. Schopft in deiner Niemaler, ich bin ein BBA. Sie versuchen mich zu bremsen, aber haben keine Chance. One of one, ich bin ein Unikat. Keine Copycat, ich fahre meine Haltung bis ins Grab. Schopft in deiner Niemaler, ich bin ein BBA. Mach mal Platz für den White Boy mit Attitude. Flow ist horny, bei weit Wasser im Boobs. 6-3er, 23 auf den Schuhen. Jeder Beat mein Chord, bin on fire, what a one you lose. Dallas 1 in meinen Augen jagt die Franklins. Wie ein Dorn in deinem, weil ich mit dir nicht hängen will. Voller Fokus, bin von niemandem zu bremsen. Major Labels können sich ficken, bleib extensive. Independent, bin mein eigener Chef, mach smarte Moves zu scheinen wie ein Geschäftsmann. Mehrheit der Rapper sind hierzulande bloß Schwätzer. Zeugnis voller Einsen, ich flexe nicht mit meinen Sechsern. IQ ist high, so wie SpaceX. Um mit mir zu ballen, mangelst die an Basics. Character, Realness, Greatness. Originale geben Fix auf Fake Shit. Jamaica in meinem Blood, nenn es Bloody Mary. Bad Bitches drunk in love with me. Läuft grad alles wie geschmiert, Puff Daddy. Ja, ich piss auf meine Neider, so wie R. Kelly. Harte Punches, die Pussys fesseln wie Christian Grey. Tyson like zu seiner Prime, ich komm mit Biss aufs Tape. BBA macht Wirbel, so als wär's der Dungeon straight. Lass die Löwen aus dem Käfig, nenn es Prison Break. Softe Songs im Repertoire, doch kann auch hart. Große Fresse, meine Eier sind aus Stahl. Bin ich von der Straße, doch ich war oft da. Spielte Räuber und Gendarme mit dem Kommissar Parmal. Trage lebenslange Narben vom letzten Mal. Gegen 10 Beamte keine Chance gehabt. Pretty Bill gebrandet von meinem Vater. Starthaltung dennoch weiter gerade. Ja, ich nehme es wie ein Mann.